diesem Moment schleicht eine dunkle Gestalt im Kapuzenmantel auf den Hof. Sie schaut kurz zu Wondraschek. Der schläft tief und fest und beginnt dann, Pflastersteine aus dem Boden zu hebeln. Am nächsten Morgen steht Direktor Siegmann kopfschüttelnd auf einem von neuen Löchern übersäten Schulhof. Der unglückliche Hausmeister kann sich das nicht erklären. Das ist inakzeptabel. Das ist absolut inakzeptabel. Ich habe die ganze Nacht aufgepasst. Von wegen geschlafen haben Sie? Nein, keine Sekunde. Dann hat man Sie wohl ausgetrickst. Vielleicht hat ja tatsächlich Jo oder diese freche Inga etwas damit zu tun. Ida. Wondraschek. Nach über einem Jahr hätten sich den Namen des Mädchens schon mal merken können, ne? Annalena hat die ganze Nacht gearbeitet. Das Kleid für die Kurfürstin ist fertig. Am nächsten Morgen in der Klasse möchte sie das in Seidenpapier eingeschlagene Päckchen Helene überreichen. Doch als sie zu ihrem Platz an Helenes Tisch kommt, sitzt da Katinka. Helene schaut Annalena giftig an. Hier ist besetzt. Kann sich ja neben Pipi Pocahontas setzen. Ihr versteht euch doch neuerdings so gut, hm? Geknickt schleicht Annalena davon und setzt sich auf einen Stuhl ganz hinten im Klassenzimmer. Ihre Sachen wirft sie achtlos auf den leeren Platz neben sich. Da kommt plötzlich Bewegung in ihren Rucksack. Kaspar materialisiert sich und lächelt Annalena zaghaft an. Tut mir leid, dass ich dich in diese doofe Situation gebracht habe. Es war doch nur, weil du so schön singst. Das Mädchen seufzt leise und lächelt zurück. Sie kann ihrem kleinen Freund einfach nicht lange böse sein. Guten Morgen, liebe Kinder. Morgen, Miss Cornfield. Der Unterricht beginnt. Miss Cornfield tritt an die Tafel. Heute möchte ich mit euch über etwas sprechen, was wunderbar zu unserem Stück passt. Über unsere Schulgründerin Adelheid von Winterstein und die Rolle der Emanzipation in der Pedalgestellsache. Henriettas Leseübungen scheinen noch nicht viel gefruchtet zu haben. Benny muss helfen. Nein, Feudalgesellschaft. Aus diesem Grund und anlässlich unserer... Helene ist nicht beim Thema. Sie schreibt einen Zettel und lässt ihn durch die Klasse wandern. Er ist für Jo bestimmt. Ida beobachtet das stirnrunzelnd. Der Zettel hat Jo erreicht. Helenes Botschaft lautet, willst du nach der Probe mit mir ein Eis essen gehen? Darunter sind zwei Kästchen zum Ankreuzen. Aber an beiden steht ja. Juri nimmt Jo die Entscheidung ab. Er schnappt sich den Zettel, kreuzt zweimal ja an und schickt ihn zurück auf die Reise zu Helene.